Vor 10 Jahren starb er, unvergessen, Ian Stewart. Valhalla! Dieses Lied hörst, wird er in Valhalla sein. Sein ganzes Leben galt der Sache, sein Gewissen war stets rein. Wir hatten einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. Er war einer der besten Soldaten und vergessen werden wir ihn nicht. Trotz der Hetze nicht verzagt. Ein Mensch wie er wird selten geboren. Trotz dem Tod hat er nicht verloren. Du hast uns so viel Freude gemacht. In manchen Stunden haben wir gemeinsam gelacht. Ich danke dir für deine Taten und werde dich niemals verraten. Niemals verraten. Schatten nur noch Glück. Nun bist du tot, mein weißer Bruder. Ich singe weiter deine Lieder. Der Gedanke an dich wird nie vergehen. In Valhalla sehen wir uns wieder. In Valhalla sehen wir uns wieder. In Valhalla sehen wir uns wieder. Valhalla, oh Valhalla, wo die Krieger die Ruhe finden.